Auch wenn ich mal fast keine Kraft hab und droh zu ertrinken, dann hält es meinen Kopf über Wasser. Und wenn das Leben auf mich schießt, wird sogar der dünnste Fetzen ein kugelsicherer Panzer. Jeder Strohhalm, den ich greife, sogar der kleinste, hält mich auf den Beinen und tut es weh. Dann heißt es Zähne zusammenbeißen, bis das Gröbste vorbei ist. Also leg ich meinen Kopf in den Schoß des Schicksals und setze alles, was ich hab, auf unendlich meine Glückszahl und hole mir vom Tod mein Gewinn ab. Denn solange es noch schlägt und ich noch aufrecht steh, segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, es ist okay, dann ist es okay, es ist okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, wenn ich höre, wie es schlägt. Auch im tiefsten Dunkeln wird ein Funken zum Feuer. Aus sinnlosem Hass macht es Freundschaft, aus Dummheit Verständnis, Momente unendlich. Aus wertlos wird kostbar und teuer, aus Luftschlössern werden echte Häuser, aus Pessimisten wieder kindliche Träumer. Es ist viel zu groß, um dir nicht zu verzeihen, denn Wunden halt die Zeit, auch wenn man dich furchtbar enttäuscht hat. Es trocknet die Tränen im Wind, auch wenn mal ein Leben endet, wo ein Leben beginnt, weil das Schicksal die Regeln bestimmt, geb ich mich hin. Denn solange es nur schlägt und ich noch aufrecht steh, segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, ist es okay, dann ist es okay, ist es okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, wenn ich höre, wie es schlägt. Denn solange es noch schlägt und ich noch aufrecht steh, segel ich auch gegen den Wind auf viel zu rauer See, weil mein Herz mir erzählt, dass immer noch was geht. Und auch wenn es dann weh tut, ist es okay, dann ist es okay, weil immer noch was geht, immer noch mehr geht, wenn ich höre, wie es schlägt, hör, was es erzählt, hör, was es erzählt. Mit jedem seiner Schläge bringt es mich, wohin ich gehe. Es lässt mich verstehen, warum ich atme und lebe.